Unsere Vorfahren haben aufgeopfert für diese Religion. Und deswegen sind sie auch durch Allahs Huld, durch ihren Ikhlas, durch ihre Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit Allah gegenüber, hat sie Allah Azza wa Jalla erhöht und hat sie geehrt und hat sie erfolgreich gemacht in der Dunya und in der Akhira. Denn sie haben es verstanden, was das Paradies ist. Die haben den Handel mit Allah verstanden. Als würden sie sagen mit ihren Taten, oh Allah, was ist das Ziel? Es ist das Paradies. Was ist der Preis? Eure Seele und euer Besitz. Wo findet dieser Handel statt? Al-Ma'raka. Auf dem Schlacht. Und dann sind sie geeilt zu Paradiesgärten, zur Vergebung Allahs Azza wa Jalla. Und haben aufgeopfert für Allah Azza wa Jalla. Und das sehen wir bei den Propheten und bei den Gefährten der Propheten, wie sie aufgeopfert haben für diese Religion, was sie leiden und erleiden mussten auf dem Wege Allahs. Wo sind wir und wo ist unsere Aufopferung für den Glauben? Wie wird der Sieg kommen für den Glauben, wenn wir nicht bereit sind aufzuopfern? Dann hat die Aufopferung angefangen und da wurde er angefeindet. Da wurde er zum Feind, Staatsfeind Nummer 1 auf dieser Erde, subhanallah. Und was hat er für die Menschen gewollt? Er hat die zu La ilaha illallah gerufen. Was haben die gemacht? Sie haben ihn geschlagen, gefoltert, seine Gefährten gefoltert, haben ihn, yani seine Gefährten getötet, wie den Stamm oder die Familie von Ala Yasir, von Ammar, radiallahu anhu. Und schaut, subhanallah, die waren so wenige. Er war alleine mit Abu Bakr, mit Ali, zu zweit, zu dritt, zu viert, gegen einen ganzen Staat, subhanallah. Keine Macht. Aber Aufopferung musste schon vom Beginn ankommen. Und sie wurden hart geprüft. Stellt euch vor, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinem Herzen, mit seiner Liebe zu den Gläubigen. Er sieht, wie seine einzigen, die wenigen Leute, die an ihn glauben, die wenigen Leute, die seine Botschaft angenommen haben und Allah azza wa jalla anbeten und ihn nicht beigesellen, sie werden gefoltert, sie werden getötet. Vor seinen eigenen Augen und er kann nichts tun. Er geht vorbei bei der Familie von Ala Yasir und er sagt zu ihnen, er wird sehen, wie sie gefoltert werden vor seinen Augen und getötet werden, wie Sumayya radiallahu anha. Und er sagt zu ihnen, das Einzige, was er hat, er sagt, Sabran Ala Yasir, habt Geduld, Ala Yasir, eure Bleibe wird das Paradies sein. Fa'inna ma'idikum al-Jannah. Euer Bleibe wird das Paradies sein, habt Geduld. Das ist die einzige Sache, die er machen konnte für sie. Er hatte keine Macht. Allahu Akbar. Was macht er? Er geht weiter. Er wird von seinem Volk vertrieben, geschlagen. Er geht 70 Kilometer ungefähr nach Taif. 70 Kilometer, liebe Geschwister. Riesige Berge zwischen Mekka und Taif. Und da gab es keine Autobahn. Und heutzutage ist auch die Reise schwer dahin. Riesige Berge. Die Hitze von Mekka. Von der Wüste im Sommer 50, 55 Grad. Jetzt im Dezember haben die 30, 35 Grad, eine richtige Hitze tagsüber. Und er geht zu Fuß, sallallahu alaihi wasallam, um die Leute von dem Höllenfeuer zu befreien. Und er geht zu Fuß dahin. Womit haben sie ihn empfangen? Sie haben die Kinder und die Sklaven alle versammelt und ihnen Steine gegeben, die sollen auf Mohammed sallallahu alaihi wasallam werfen. Und dann haben sie ihn beworfen, bis er geblutet hat, sallallahu alaihi wasallam. Und das war die Aufopferung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von Ibrahim alaihi salatu wasalam. Und so waren auch die Aufopferungen der Sahaba, liebe Geschwister. Wo ist unser Beitrag, liebe Geschwister, für die Ilaha illallah? Wo ist unsere Aufopferung für den Glauben? ولا Da hat sich gezeigt, wie der Aufopferung für der Ilaha illallah. Da kam Abu Dujana radiallahu anhu, hat sich hinter dem Propheten Muhammad s.a.w. gestellt. Mit dem Rücken hinter dem Propheten s.a.w. hingestellt, dass er die Pfeile oder die Speerwürfe mit seinem eigenen Körper dass sie bei ihm abprallen, dass er getroffen wird und nicht Muhammad s.a.w. Talha radiallahu anhu stellt sich vor den Gesandten Allah s.a.w. und hält einen Pfeil mit seiner Hand, bis seine Hand gelähmt wurde. Und hat Pfeile und Schläge abbekommen mit dem Schwert, bis der Prophet s.a.w. gesagt hat, Wajab Talha, das Paradies ist für dich verpflichtend geworden. Für seine Aufopferung. Abu Bakr radiallahu anhu sagte, wenn man ihm diese Schlacht erzählte, sagte er, diese Schlacht gehört nur Talha. Aufopferung für la ilaha illallah. Und leider sind wir in eine Zeit geraten, liebe Geschwister, heute und jetzt, dass wir nichts mehr opfern für diesen Glauben. Keiner fühlt sich verantwortlich. Es ist aber ein Gott in Lied. Wir haben den Tod gesucht. Man sieht Keiner fühlt sich verantwortlich. Keiner nimmt eine Sache in die Hand. Keiner ist bereit, einen Preis zu zahlen. Keiner ist bereit, einen Schlag zu kassieren für la ilaha illallah. Keiner ist bereit, einen Tag im Gefängnis zu sitzen für la ilaha illallah. Und das ist unser Problem, liebe Geschwister. Das ist unser Problem heutzutage. Dass wir diese Bereitschaft nicht haben. Opfere für la ilaha illallah, arbeite darauf hin, dass der Islam siegt, dass die Muslime beschützt werden überall auf der Welt. Rufe zu la ilaha illallah, mach Da'wah mit den Möglichkeiten, die Allah dir gegeben hat. Und sei dann geduldig für das, was auf dich zukommt. Wie Luqman radiallahu anhu sagte zu seinem Sohn, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. Rufe zum Guten, gebiete das Gute und verbiete das Schlechte oder das Verwerfliche und hierauf sei geduldig für das, was auf dich dann zukommt. Weil die Da'wah und La ilaha illallah hängt zusammen mit der Prüfung. أوجعيني يا جراحي أوجعيني لا تراعي من بكائي وأنيني أوجعيني يا جراحي أوجعيني لا تراعي من بكائي وأنيني أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو Wie wird er sie kommen für den Glauben, wenn wir nicht bereit sind aufzuopfern? Wir müssen alles verdrehen, so wie es uns passt. Mach Hijra, ja, gibt's da Versicherung? Gibt's da, kannst du mir einen Job besorgen? Dieses, und wie soll ich meine Familie ernähren? Oder wir haben kein Tawakkul auf Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Wir haben kein Vertrauen in Allah Azza wa Jalla. Ein Sahabi subhanallah sagte, mir wäre es lieber, dass man eine Zange nimmt und meine Hand und meine Haut zerfetzt, als dass die Grenzen Allahs überschritten werden. Mir ist lieber, dass ich ja nicht zerfetzt werde, in Stücke geschnitten werde, ist mir lieber, als dass die Grenzen Allahs überschritten werden. Die Sahaba haben den Tod geliebt. Sie haben den Tod gesucht, weil sie bereit waren zu sterben. Sie waren bereit zu sterben. Und was passiert leider? Wir schauen alle dabei zu, subhanallah, wie auf den Gesetzen Allahs getrampelt wird. Wie auf den Koran getrampelt wird, wie unsere Brüder und Schwestern geschlachtet werden. Aber es tut uns nicht weh, subhanallah. Es tut uns nicht weh, leider. Und wenn es uns weh tut, dann haben wir das Höchste, was wir dafür ausgeben können, ist, oh Allah, helf unseren Brüdern. Und ich will das nicht geringschätzen. Ich will die Bittgebete nicht geringschätzen, weil die sind bei Allah nicht gering. Aber leider ist das unser höchster Beitrag. Unser höchster Beitrag ist ein Bittgebet, subhanallah. Stellt euch mal der Prophet aus, dann würde uns sehen. Wir würden unsere Lage sehen. Wie wir getötet und auf den Koran getrampelt wird, subhanallah. Und keiner verteidigt diese Religion außer ganz wenige Menschen, subhanallah. فارتقى بالروح عن وحل وطيني ربما يفتح ist vielleicht weniger als 1%. Aber guckt, was Allah macht mit diesem 1% oder 2%, lass es 3% sein. Allah gibt dir so einen Rissa und so einen Stolz, dass die ganze Welt wackelt. Weil die ganze Welt zittert. Und die Brüder gehen nach vorne, immer nach vorne. Sie sterben, werden schon da. Das ist sowieso unser Ziel, Shahid werden. Was interessiert uns das? Bein ab, Arm ab, Kopf ab. Als wären wir die Letzten. Da kann man mal auch sehen, in was für eine Lage diese Umma ist. Ja? Dass die Menschen abschrecken vor Prüfungen. Dass sie immer am Jammern sind, am Heulen sind, am Flemmen sind. Ja? Dass sie, oh, warum ich? Warum kommt mir zu mir die Polizei? Warum sind es vor 50 Mann bei mir in der Moschee drin? Ja? Warum verfolgt er mich denn? Warum gibt es bei mir einen Brief? Warum ist das so? Warum ist das dies? Subhanallah. Ach, wenn dich Allah prüft, dann sei glücklich und fall sofort mit deinem Angesicht auf den Boden. Und danke Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, was für eine Ehre ist das? Was für ein Stolz ist das? Subhanallah, achi. Die Propheten haben gelitten. Die Gesandten haben gelitten. Was für eine Ehre ist das, dass wir leiden dürfen? Und wallahi, desto mehr sie uns attackieren, desto mehr freuen wir uns. Desto mehr wollen wir zu Allah. Desto mehr wollen wir den Tod. Desto mehr wollen wir Schehen werden. Kommt. Alhamdulillah. Desto mehr wollen wir zu Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Was ist los, Afi? Denkt ihr, mit sowas könnt ihr uns anschüchtern? Ach, ich rufe gestern den Bruder an, er sagt zu mir, ey, Abu Ibrahim, das war eine richtige Imanspritze. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Die Sahaba sind tot, sie haben den Tod gesucht. Das ist Iman, das ist Islam. Alhamdulillah. Keine Angst vor dem Kuffar, keine Angst vor dem Munafiqin, keine Angst vor dem Muttertum, keine Angst vor nichts und niemand. Außer vor Allah subhanahu wa ta'ala. Sonst von nichts und niemand haben wir Angst. Sollen zu 100 Mann kommen, sollen sie mit Flugzeugen kommen, sollen sie uns Minen legen, sollen sie uns bombardieren, sollen sie Fotos machen, sollen sie Handgranaten reinwerfen. Wir werden mit La ilaha illallah. Wir werden mit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sterben lassen. Inshallah. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثبات of لا إله إلا الله محمد رسول الله. Aber والله wir haben keine Angst vor denen. Und wir fühlen uns so schlecht, weil wir nichts machen für La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aber wallahi, die werden uns nicht unterkriegen, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Tabat geben, inshallah. Wir haben in der Jahiliya, wo wir kriminell vielleicht waren, wo wir schlechte Sachen gemacht haben, wo wir Allah gesündigt haben. Jetzt sollen wir Angst haben, weil wir auf Allah subhanahu wa ta'ala weg sind. Wallahi, die werden uns nicht unterkriegen, inshallah. Bi'idhnillah ta'ala werden sie es nicht schaffen. Aber was wehtut, ist, dass diese dreckigen Munafiqin sich mit denen zusammentun und uns Schaden zufügen wollen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Wenn ihr geduldig seid und Allah fürchtet, wird euch nichts passieren. Das ist das Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sage ich zu den Shabab, haltet fest an Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir sind eine Umma, die stärker sie rangenommen wurde und so härter sie geprüft wird, desto stärker kommt sie heraus, inshallah ta'ala. Unser Widerstand wird noch größer, inshallah ta'ala. Also, seid euch, macht euch auf was gefasst. Hören und Allah subhanahu wa ta'ala wird uns ehrenhaft machen. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Yeah. geht immer weiter und weiter und weiter. Allahu Akbar. Geschehen Anfänger und bezeuge nur ein Gott. Ihm gehorche ich und der Koran, das ist sein Wort. Sieg oder Schahada und ich fürchte nur ein Gott. Wir leben und wir sterben und verkünden hier sein Wort. Wir kämpfen und wir lieben es zu sterben für Allah. Der Sieg über die Dauer wird versprochen, er ist nah. Hoch die Flaggen auf die Pferde bis Jerusalem. Nicht zu halten, nicht zu stoppen, nur ein Sieg, den wir hier kennen. Das Leben ist kurz und die Schlacht hat begonnen. Muslime, Allah ruft uns Zeit zusammenzukommen. Sie töten und vergewaltigen, beuten unsere Länder aus. Brüder, öffnet eure Augen, in unseren Ländern herrscht das Chaos. Jeden Tag schmeißen sie Bomben und Familien gehen drauf. Oh Bruder, oh Schwester, wann warst du endlich auf? Sei nicht blind, hör nicht weg, Allah wird Zeuge über uns sein. Die Schreie und die Bilder, die Qual, wie kann das sein? Dass dein Herz sich nicht bewegt ist, das Blut in dir gefroren. Nichts verändert sich, wenn wir so bleiben, Allah hat es uns geschworen. Steht auf und geht raus, schreit Scharia für die Welt. Folgt dem Rufe unseres Herrn und dem Gesandten, unserem Held. Friede und auch Segen auf ihn bis zum jüngsten Tag. Jeden Tag werden wir geschlachtet und wir tragen sie zum Grab. Die Helden und Schuhada, Al-Jannat al-Firdaus. Beeilt euch, Geschwister, aus dieser Dunya raus. Und bezeuge nur ein Gott. Ihm gehorche ich und der Koran, das ist sein Wort. Sieg oder Schahada und ich fürchte nur ein Gott. Wir leben und wir sterben und verkünden hier sein Wort. Wir kämpfen und wir lieben es zu sterben für Allah. Der Sieg über die Tauer riet versprochen, er ist nah. Hoch die Flaggen auf die Pferde bis Jerusalem. Nicht zu halten, nicht zu stoppen, nur ein Sieg, den wir hier kennen. Überall sind Geschwister und sie kämpfen an der Front. Die feige Nato in Khorasan wird einfach ausgebrannt. Die Taliban und Jahidin, sie lieben doch den Tod. Der deutsche Bundeswehrsoldat, er schreit vor lauter Wut. Das Fleisch seiner Kameraden, das fliegt ihn um die Ohren. Die Hölle in Afghanistan, wir haben sie euch geschworen. Raus aus den Hindukusch, euer Ende, das ist nah. Wir versprechen euch bis zum letzten Tropfen, unser Sieg ist nah. Kein Rückzug, nur geradeaus, warum schickt ihr nicht noch mehr? Eure Köpfe rollen, Körper fallen, wir werden Bundeswehr zerstören. Eure Politik, die größte Lüge, und dafür wollt ihr fallen. Unterholt eure Söhne jeden Tag, kann's dort knallen. Kein Sohn oder kein Tochter, sie sind in Kandahar gefallen. Ihre Körper sind zerrissen worden in Waziristan. Die Grabstätte der besten Wächter und ihr wisst es auch. Für uns ist es ein Segen und darum geben wir nie auf. Und ich schäle meinen Finger und bezeuge nur ein Gott. Ihm gehorche ich und der Koran, das ist sein Wort. Sieg oder Schahada und ich fürchte nur ein Gott. Wir leben und wir sterben und verkünden hier sein Wort. Wir kämpfen und wir lieben es zu sterben für Allah. Der Sieg über die Dauer nicht versprochen, er ist nah. Und die Fragen auf die Erde bis Jerusalem. Nicht zu halten, nicht zu stoppen, nur ein Sieg, den wir hier kennen. Und der letzte Vers für dich, Obama, nenn dich Onkel Tom. Zu hoch gespielt, zu tief gefallen, die Armee wird zerbrochen. Vietnam wird vergessen sein, Irak hat übernommen. Zakawi hat es euch bewiesen, Bagdad das neue Saigon. Somalia oder Mogadischu, der Sieg wird unser sein. Eure 10 Soldaten töten sich schon selbst, wie kann das sein? Von Osten bis zum Westen, wir Muslime haben übernommen. Germanistan, Londonistan, die Scharia, sie wird kommen. Auch Rom wird von uns eingenommen, keine Macht, die uns noch hält. Allah hat uns den Sieg versprochen bis zum Ende dieser Welt. Meine Geschwister, macht die Augen auf, beteiligt euch am Sieg. Denn die Stunde, sie wird kommen über uns und auch der Krieg. Surah At-Tawbah, wer will sie leugnen? Unsere Pflichten, sie sind klar. Nur wenige von wenigen, ein Schreie war Islama. Möge Allah uns segnen mit dem Edelsten, dem Blut der Shuhada. Für Allah und dem Gesandten, la ilaha illallah. Und ich hebe meinen Finger und bezeuge nur ein Gott. Ihm gehorche ich und der Koran, ich schwöre, das ist sein Wort. Sieg und Ascher, Herder, und ich fürchte nur ein Gott. Wir lieben und wir sterben und verkünden hier sein Wort. Wir kämpfen und wir lieben es, zu sterben für Allah. Der Sieg über die Dauer redet, versprochen, er ist nah. Hoch die Flaggen auf die Berge bis Jerusalem. Nach Jerusalem. Aus dem Herzen, mein Lippenbekenntnis. La ilaha illallah aus dem Herzen. Im Handeln, im Durchführen von Taten. Wenn ihr wahrhaftig seid, dann wandert aus und vollzieht die Hijra und folgt uns zum Boden der Ehre.